Trouble stage of the atomic age. Dieses Projekt wird unterstützt aus Mitteln der Europäischen Kommission. Radioactive Rays. Die EU und Europa im kritischen Blick, oder? Why Old Europe Sucks. Eine Gesprächs- und Diskussionsrunde mit jungen Politikwissenschaftlerinnen im Rahmen der Reihe Ray Radioactive Youth. Ja, hallo zur Gesprächsrunde mit der Basisgruppe bzw. der Studienvertretung Politikwissenschaft mit dem Titel Why Old Europe Sucks. Bevor der Ruti was zum Titel sagen wird, würde ich gerne die Teilnehmer an dem heutigen Gespräch vorstellen. Als erstes ist der Peter Schörk. Hallo, grüß euch. Und dann wäre da noch Max Santi. Hallo. Und Florian Ruttner, in Folge auch Ruti genannt. Hallo. Ebenso wie Benny Dulnig. Hallo. Die Person, die uns da jetzt so nett anmoderiert hat, ist die Liljana Radonitsch. Genau, okay, dann würdest du, Ruti, vielleicht was zum Titel sagen. Also wie wir auch zum Titel der letztsemestrigen Veranstaltungsreihe der Studienvertretung gekommen sind, eben Why Old Europe Sucks. Dieser Titel bezieht sich auf einen Ausspruch von Donald Rumsfeld, der damals, das war im Vorfeld des Irakkrieges, über Europa folgendermaßen geurteilt hat, dass es eben das alte Europa gegeben hat, das eben dem Irakkrieg ablehnend gegenübergestanden ist. Allerdings gab es dann eben einige neue EU-Mitgliedstaaten, eben Polen und die Tschechische Republik, die die Vereinigten Staaten bei diesem Krieg unterstützt haben. Und die sind halt als neues Europa bezeichnet worden. Dieser Ausspruch ist sehr empört aufgenommen worden von maßgeblichen europäischen Politikern. Warum wir sagen, dass dieses Old Europe sucks, hat damit zu tun, dass eben diese Positionierung dieses alten Europas, das sich eben als Friedensmacht Europa darstellt gegen die böse kriegstreibende Macht der Vereinigten Staaten, einmal kritisieren wollen und auch einmal fragen wollten, was steckt eigentlich da wirklich hinter diesem Europabild, diesem Selbstbild von Europa. Bevor wir jetzt sozusagen zu den inhaltlichen Fragen kommen, die wir uns auch überlegt haben, könnte vielleicht der Peter was sagen darüber, wer die Basisgruppe oder die Studienvertretung ist und was sie so tut? Zur Vorstellung der Studienrichtungsvertretung. Zum einen ist es einfach die Interessensvertretung der Studierenden gegenüber der Universität, gegenüber dem Institut. Und ja, da wird halt versucht, das Beste für die Studierenden herauszuholen, wie wir das so schön einmal beschrieben haben. Es gibt natürlich auch eine politische Vertretung nach außen, die sich abspielt. Das kann man zum Beispiel erkennen an dieser Radiosendung, dass eben über Themen wie EU-Vorträge gehalten werden oder zurzeit jetzt gerade über die Kulturindustrie eine Vortragsreihe läuft. Vielleicht noch zu der inhaltlichen Ausrichtung sozusagen der Studienvertretung. Also wir haben uns sehr intensiv mit der kritischen Theorie oder Frankfurter Schule auseinandergesetzt. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, das sind Vertreter wie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, die im Zweiten Weltkrieg emigrieren mussten in die USA, weil sie Juden waren und außerdem linke Intellektuelle. Und die haben dann, was ja auch dann unser Hauptfokus lange Jahre war, versucht sozusagen zu ergründen, wie der Nationalsozialismus überhaupt, was der bedeutet, wie der möglich war, was der in der Moderne sozusagen verloren hat und ob das ein Bruch ist oder eine Kontinuität innerhalb der Moderne. Das vielleicht nur so als ein inhaltlicher Punkt, der uns sehr wichtig ist. Wir haben daraus dann uns sehr intensiv mit Antisemitismustheorien beschäftigt und auch mit Psychoanalyse im Sinne einer Fragestellung nach was bringt Personen, Individuen sowas wie Antisemitismus, welche psychischen Bedürfnisse befriedigt das? Okay, soweit erstmal vielleicht zur inhaltlichen Ausrichtung. Kommen wir nun zu dem, was wir uns so überlegt haben als Einstieg in das Thema. Peter, kannst du mal sagen, zu dem Punkt der Symbole der EU, was du spannend findest an der EU-Fahne? Also das Spannende an der EU-Fahne oder was mich immer stutzig gemacht hat und was vielleicht viele auch stutzig macht, ist, dass diese 12 Sterne ständig gleich bleiben, also sich da nichts verändert, obwohl mittlerweile 27 sind und Rumänien. Es verändert sich nichts an dieser Symbolik, an dieser Anzahl der Sterne. Und ich habe da vor 2 Jahren schon ein bisschen nachgeforscht und habe dann so Leute in meiner Umgebung gefragt, ob sie wissen, was das zu bedeuten hat. Und die meisten glauben, dass das mit den Gründungsmitgliedern der EU-Staaten zu tun hat. Die EU selbst sagt, die Zahl 12 ist die Zahl der Vollkommenheit und grenzt es ab zur Zahl 13, die als Unglückszahl gilt. begründet das dann noch weiter. Also es gibt eben 12 Monate, es gibt 12 Stunden, alles Mögliche. Wenn man dann noch weiter recherchiert im Internet, dann gibt es so Aussagen wie noch, das bezieht sich auch noch auf die 12 Stämme Israels zum Beispiel. Und vor allem kommt dann immer wieder die Behauptung, zum Beispiel auf kirchlichen Websites, dass es sich bei diesem Sternenkranz um den Marienkranz handelt, also der bei der Mutter Gottes, über den Kopf schwebt. Da gibt es die Story dazu, dass Paul Levy das 1955 insofern gefordert hat für die EU, als dass ihm dieses Symbol so gut gefallen hat. Also da ist er irgendwann einmal vorbeigegangen bei den Marienstatuen, dann ist der Sonnenschein so durchgefallen durch diesen Marienkranz. Dann war dieser azurblaue Himmel und dann war einfach die Symbolik gegeben. Und wenn man sich dann noch anschaut, also jetzt dieser Marienkranz, dieser Bezug ins Transzendale sozusagen, dann, wenn man sich dann noch die Debatte darüber gibt, dass über den Gottesbezug, dass der aufgenommen werden hätte sollen in die Verfassung, ja, dann steht das ein ziemlich obskures Bild da. Also die EU selbst auf ihrer Homepage erwähnt diesen Marienkranz nicht. Das wird dann immer hineininterpretiert von diversen Websites. Es gibt zum Beispiel die eine Website, Muslime fragen, Christen antworten. Also da findet man dann eine herrliche Aufzählung. Also wie gesagt, Marienkranz, 12 Stämme Israels, also sehr gläubiger Hintergrund. Und es gibt keinen, sagen wir mal, politisch-theoretischen Hintergrund, warum man das jetzt da nicht erweitert, eben auf die Anzahl der Mitgliedstaaten. Nur vielleicht kurz zur Klärung. Also du hast ja den Gottesbezug in der EU-Verfassung angesprochen. Der wurde gefordert, ist dann nicht reingekommen, aber es ist schon einigermaßen bezeichnend, dass da überhaupt es eine starke Fraktion gegeben hat, die sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Gottesbezug in die EU-Verfassung kommt. Ja, das ist dann in der endgültigen Fassung ja nicht drin gewesen, aber die ist ja auch nicht angenommen worden. Dazu werden wir später noch kommen. Kurz noch dazu, aus dieser Diskussion Gottesbezug in der EU-Verfassung, nachdem diejenigen, die das gefordert haben, gemerkt haben, dass sie da nicht durchkommen damit, ist das Ganze dann zu einer Wertediskussion geworden. Ne? Und wenn man sich jetzt die Diskussion anschaut, ob jetzt die Türkei in die EU soll oder nicht, ne, dann gibt es da ständig die Argumentation der christlichen Werte, auf die die EU sich gründet, ne? Wo wir wiederum beim Marienkranz werden. Also. Aber ist da nicht auch eine Heuchelei dahinter, wenn man sagt, zum einen gibt Europa sich als so säkular, und insofern ist natürlich gerade die Türkei-Frage, weil da kommt dann ein muslimisches Land mit religiösen Überschwang sozusagen herein und würde dann das säkulare, pragmatische Europa, das sich auf die Wurzeln der französischen Aufklärung beruft, sozusagen religiös überlaufen und quasi missionieren. Und zum anderen aber zugleich dieses Hinstellen mit dem Gottesbezug oder den christlich-abendländischen Werten. Ich persönlich empfinde das immer als sehr große Doppelzüngigkeit und Heuchelei, beziehungsweise wie religiös ist Europa wirklich? Diese Diskussion ist ja nicht nur auf Europa beschränkt, da gibt es ja, also der Kardinal Schönborn reist doch immer wieder nach New York und dann gibt es immer diese Diskussion über die, wie nennt man das jetzt gleich, also die Frage, ob das Ganze ein Plan ist. Die Kreationisten. Genau, die Kreationisten, ja. Und ich denke, da darf man nicht glauben, dass sie diese Diskussion über Kreationismus oder nicht, ne, nur auf die USA beschränkt, sondern dass das auch in Europa eine Diskussion ist, die halt in gewisser Art und Weise anders geführt wird. Und wenn man zum Beispiel auch immer davon spricht, Europa als Sozialunion, dann muss man sich auch anschauen, wie die Sozialunion begründet wird, ob die christlich-sozial begründet wird oder, sagen wir mal dazu, linkssozial. Ne? Also Heuchelei, es ist auf jeden Fall eine gewisse Doppelbödigkeit vorhanden. Das würde ich auch sagen. Also der Punkt ist, ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnet, ob Heuchelei oder Doppelbödigkeit, aber der Punkt ist auf jeden Fall, dass es ja sozusagen das Kerneuropa gibt. Und das Kerneuropa sind noch nicht, also die jetzigen beigetretenen Länder sind ja nicht, machen noch immer nicht das Kerneuropa aus, sondern es gibt noch immer diese Vormachtstellung der Gründungsmitglieder, die ja tatsächlich alle in dieser christlich-abendländischen Tradition stehen. Das heißt, da würde ich sagen, das ist diese Tradition, die im Hintergrund immer mitspielt, sozusagen auch in dem Selbstverständnis, in dem nicht sehr reflektierten zum Teil, was jetzt die EU oder Europa ausmachen soll. Sobald man das bewusst und offiziell sozusagen anspricht, sagt man ja, natürlich geht es darum, die Grenzen auszudehnen, aber es gibt sozusagen in der Vorstellungswelt so gewisse geografische und religiöse Grenzen, die nur sehr schwer zu überschreiten sind. Das offenkundigste Beispiel ist natürlich die Türkei, wo dann noch andere Bedrohungsvorstellungen sozusagen mit hineinspielen, aber die Frage wird sich auch irgendwann mal bei Bosnien stellen zum Beispiel, wobei es da natürlich aufgrund der noch nicht Konsolidierung eines Nationalstaates in Bosnien noch andere Probleme gibt, aber das ist eine andere Frage, ja. Vielleicht weiter in diesem Frageblock sozusagen, was die Symbole der EU sind oder wie sie ihre Identität bestimmt. Ruti, du hast ja was gemeint, dass der Reichsbegriff da auch eine Rolle spielt. Kannst du dazu was Näheres sagen? Naja, dass es so ist, es ist so, dass in der Diskussion darüber, was denn jetzt die EU genau für ein politisches Konstrukt ist, also schon länger, aber in letzter Zeit verstärkt, immer wieder einmal der Begriff Reich auftaucht. Also es gibt zum Beispiel von Otto Habsburg, also der Sohn des letzten Habsburger Kaisers, ein Zitat in einem schon älteren Buch, wo er auch eben genau auf das anspielt, auch was wir jetzt gehabt haben, dass es eben eine geistige und geistliche Grundlage mehr oder weniger des ganzen, der ganzen Europäischen Union gibt. Dort schreibt er, Reich heißt, dass es neben oder über dem territorial begrenzten Souveränitätsbegriff eine staatliche, gesellschaftliche und geistige Ordnung besteht, die nicht auf Herrschaft, sondern auf Recht, nicht auf Befehl, sondern auf eine richtende und schlichtende Autorität zielt, die sich nicht von der Einsetzung durch menschliche Willkür ableitet, sondern auf göttlichen Ursprung beruht. Also das ist jetzt einmal mehr oder weniger so die klassische, traditionelle, christliche Argumentation. Und genau dieser Gedanke ist auch noch teilweise verankert. Dazu kommt noch, dass man ja in vielen Punkten einfach vor dem Problem steht, man kann es ja auch nicht wirklich sagen, was denn für ein politisches Konstrukt jetzt die Europäische Union ist. Denn so ein einfacher Staatenbund ist es nicht, also so wie die Vereinigten Staaten von Amerika, weil es gibt keine vergleichbare föderale Ebene. Und deshalb weichen auch Wissenschaftler, also auch Politikwissenschaftler immer wieder darauf aus, sich auf den Reichbegriff zu beziehen. Also es war vor wenigen Wochen auch im Institut für die Wissenschaften von Menschen ein Vortrag mit dem Titel Europe and the Legacy of the Holy Roman Empire, wo genau das passiert ist. Also wo dann genau der Vortragende, heißt Harold James, hat damals genauso gesagt, ja, also es ist absolut unklar, wie man dieses Europa jetzt fassen sollte, aber es gibt ja den Reichsbegriff und der würde da bei vielen Sachen einfach zutreffen. Das, was hier beschrieben wird, war also quasi, wenn ich das vorher richtig mitbekommen habe, zum einen der Rückgriff auf eine göttliche Ordnung, ja, und zum anderen der Rückgriff auf das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Ja, genau. Okay. Also das ist das, was dieser Politikwissenschaftler gemacht hat. Dabei ist natürlich dieser ganze religiöse Bezug eher in den Hintergrund getreten. Der hat hauptsächlich davon geredet, naja, da hat es, also das, was am Reich ja dann auch, also am historischen Reich das Bestehende war, war ja mehr oder weniger eine gewisse juristische und Rechtsordnung. Und hat da die Parallele zur jetzigen EU gesehen. Was einerseits auch damit zu tun hat, dass, ja, was auch ein Punkt war, den wir auch in der Veranstaltungsreihe schon kritisiert haben, dass es zur europäischen Ideologie offenbar gehört, zu glauben, dass es Recht ohne Souverän, also ohne Staat und staatliche Gewalt geben kann. Das ist einmal das eine. Und das, also das ist da auch wieder gekommen und ist da ausgebreitet worden, eben dieser Vergleich mit dem Reich, der ja, ja eben nur eine Rechtsordnung gewesen wäre. Das andere, was dabei auffällt, ist, dass bei diesen Rückbezügen auf das Reich immer eine historische Epoche, wo auch auf den Reichsbegriff direkt Bezug genommen worden ist, immer ausgeblendet wird. Also das ist einfach nicht erwähnt, nämlich der Nationalsozialismus. Weil im Nationalsozialismus hat es ja auch durchaus Überlegungen für die europäische Neuordnung gegeben und bei diesen Überlegungen hat der Reichsbegriff eine sehr prominente Rolle gespielt. Der Vertreter, also einer der berühmtesten Vertreter oder Denker dieser Ordnung war Karl Schmitt. Der wird oft als der Kronjurist der Nazis bezeichnet. Und der also hat seine Definition von Reich so dem bürgerlichen Staatsbegriff gegenübergesetzt. Also der bürgerliche Staatsbegriff, der irgendwie von einzelnen Individuen ausgeht, die dann halt von einem Staat als Gleiche anerkannt werden, das sei irgendwie, das sei zu individualistisch. Und er hat halt dagegen einen Reichsbegriff gesetzt, der dann eine konkrete Ordnung voraussetzt, nämlich dass Menschen irgendwie in Völker, Stämme oder was immer auch dann geordnet werden und dass aus diesen organisch dann konkret halt das Reich entsteht. Das war natürlich auch unter der Hand dann klarerweise, dass es einen, eine Zentralmacht im Reich gibt, das war dann natürlich Deutschland, die dann mehr oder weniger auch über die Grenzen in den ganzen Großraum hin ausstrahlt, also quasi da lauter Satellitenstaaten rundum hat. Aber genau dieser historische Bezug auf dieses Reichskonzept des Nationalsozialismus, das wird immer ignoriert und kommt nie, wenn jetzt wieder mal das Reich herangezogen wird, um halt irgendwas für die EU, irgendwas über die EU zu erklären, wird halt nie drauf Bezug genommen. So, jetzt habe ich nämlich noch was vergessen, das kann man noch nachher reinschneiden. Es hat nämlich auch vor einigen Monaten im Deutschen Historischen Museum eine große Ausstellung über das Deutsche Reich gegeben, also auch über das historische Deutsche Reich. Und dort sind genau auch diese Parallelen wieder zusammengestellt worden, dass damals doch Völker so friedlich unter irgendwelchen dynastischen Häusern zusammengelebt hätten und dass eigentlich erst der böse Nationalismus, also der böse Nationalstaat, der bürgerliche Staat, dann der sich allerdings auf Individuen bezieht, dann erst diesen friedlichen Völkerzug, wenn man das so nennen will, irgendwie zerstört hätte. Ich würde gern versuchen, den Bezug von dem, was du jetzt gesagt hast, zu den aktuellen Debatten zu schaffen. Du hast ja angesprochen, der Hintergrund dieser Diskussion auch um den Reichsbegriff oder eben der Nicht-Diskussion des Reichsbegriffs ist das Problem, dass man nicht erklären kann, was die EU ist oder was sie auch sein soll, eben ob es etwas Ähnliches wie die USA werden soll, also ob das Ziel ist, dass das dann ein gemeinsamer Staat wird oder so ein unabhängiger Staatenbund wie die UNO, die dann irgendwie zusammenarbeiten. Ich finde ja, wichtig dabei ist auch die Frage, es wird ja gerne behauptet, dass die EU das Ende der Nationalstaaten bedeuten könnte, beziehungsweise dass durch die EU die Bedeutung der Nationalstaaten schwindet. Denn nationale Interessen seien wichtiger als die Integration und so weiter. Ein Beweis, dass das offenkundig nicht so sein kann, ist die Debatte, wie denn jetzt mit den neuen Erweiterungsländern umzugehen ist. Also nicht nur mit Rumänien und Bulgarien, sondern auch mit der Beitrittswelle davor, wo sich ein Phänomen abzeichnet, dass die nämlich als Erweiterungsländer zweiter Klasse fungieren. Also sie sind zwar der EU beigetreten, doch Schengen zum Beispiel, also die unbegrenzte Mobilität von Berufstätigen, die dann zum Beispiel aus Tschechien nach Österreich kommen könnten oder so, das ist ja mit Übergangsfristen geregelt, weil man ja Angst hat, dass diese EU-Staaten, die ja jetzt zur EU gehören, uns irgendwie überlaufen werden, überlaufen könnten, so das Bild, dass es da eine Flutwelle an Arbeitskräften geben könnte. Und dagegen blocken dann die jeweiligen Nationalstaaten ab. Und das ist, finde ich, ein ganz klarer Beweis dafür, dass es ja eben nicht darum geht, sozusagen aufgrund des politischen Integrationswillens diese Grenzen abzureißen und Brücken zu bauen, sondern dass es da ganz klare auch nationalstaatliche Interessen gibt, die dazu führen, dass es sehr, sehr, sehr lange und sehr qualvolle Übergangsfristen gibt, trotz des EU-Beitritts. Peter, du wohnst ja quasi nahe der tschechischen Grenze, du hast ja diese Ängste auch sehr klar mitbekommen oder so, aber kannst du zu dem Phänomen prinzipiell was sagen? Ja, also bezüglich dieser Übergangsfristen, also für die Öffnung des Arbeitsmarktes, muss man da auf jeden Fall mal dazu erwähnen, diese Schließung des Arbeitsmarktes, das ist ja nur von Deutschland und von Österreich durchgezogen worden. Wie das jetzt mit England genau ist, ob die das jetzt überlegen oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe da mal kurz was gehört, aber auf jeden Fall nur Deutschland und Österreich hat das verlangt, dass, wie die sogenannte Osterweiterung der EU passiert ist, dass es hier mindestens 7-jährige Übergangsfristen gibt, dass der Arbeitsmarkt nicht geöffnet wird, was vielleicht in der nachfolgenden Diskussion noch zur Sprache kommen kann und was das wiederum bedeutet. Also wieder mal steht sich Deutschland und Österreich gegen, es ist irgendwie hat das wieder mit dem Antislawismus zu tun, der in diesen beiden Ländern ohnehin seit Ewigkeiten vorherrscht. Und die Ängste, die es gibt auf der Grenze, also ich versuche mich gerade zu erinnern, es hat ein Kulturprojekt gegeben von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Radio Orange, von der Lise Prinz, die sich damit beschäftigt haben, wie weit ist das jetzt nach Jahren der Ostöffnung, was weiß man eigentlich mittlerweile von den Nachbarn? Und da ist rausgekommen, das war vor 2 Jahren, glaube ich, dieses Kulturprojekt, dass überhaupt nichts an den Vorstellungen geändert hat, was denn da drüben passiert. Alle die gängigen Vorurteile sind bestätigt worden. Die einzigen Reisen, die getan werden, sind in diese Duty-Free-Zonen hinein. Und ansonsten erinnert man sich halt ganz gerne an die tschechischen Märchen im Fernsehen, weil es war an dieser Grenze immer leichter, den sogenannten BAM zu empfangen, als ORF1 zu empfangen. Und es ist nach wie vor so, dass ja, wie gesagt, die gängigen Vorurteile vorhanden sind. Niemand fährt wirklich gern rüber. Von den, ja, also Rute, bist die löbliche Ausnahme. Dass jetzt der Arbeitsmarkt total überschwemmt worden wäre, ist nicht wirklich passiert. Also ich wohne in der Grenzstadt Landerteier, dass sie aber zum Beispiel die Grenzstadt Landerteier mit der neuen Situation nach wie vor nicht auseinandersetzen mag. Da gibt es ein nettes Beispiel dafür, da kann man sich auch auf der Homepage von Landerteier anschauen. Und zwar gibt es also ein regionales Projekt, dieser Regionalismus, der da ständig übergreift jetzt. Das nennt sich dort das Land um La. Wenn man jetzt von Wien rausfährt nach La an der Teier, dann kommt man an der Tafel und vorbei, das Land um La. Ja? Wenn man sich dann die Homepage von La an der Teier anschaut, ist hinter der Grenze ein weißer Fleck. Also um La bedeutet für mich immer noch rundherum und nicht nur einseitig halbkreisförmig sozusagen. Ne? Das heißt, es gibt nach wie vor keine Auseinandersetzung. Es ist, dass jemand auf die Idee kommen würde, drüben arbeiten zu gehen oder so irgendwas. Nein. Aber warum fällt uns das so schwer? Und ich sage das jetzt durchaus auch, also ich nehme mich da nicht aus, dass ich auch noch von dem vormals Ostblock eine ziemlich graue Erscheinung oder ein graues Bild in meinem Kopf habe und das, obwohl ich also auch selber da so dritte Generation Nachfahren von böhmischen Einwanderern und so weiter bin. Also woran liegt es, dass wir uns da so schwer tun mit dieser Auseinandersetzung? Und ist es jetzt ein gewisser Pragmatismus oder entbehrt das Ganze wirklich jeglicher Realität, dass wir diese Anti-Haltung da demonstrieren? Also ich würd 2 Gründe nennen, warum wir uns da, unter Anführungszeichen, da so schwer tun. Das eine ist der Antislawismus, der vorhanden ist bei jeder Diskussion, die draußen stattfindet. Und das andere ist die Orientierung der sich sogenannten der westlichen Welt, die sich abgegrenzt hat zum sogenannten Kommunismus, wobei in dieser Orientierung der Terminus Kommunismus zu einem Kampfbegriff geworden ist, einem negativen. Und alles Gute in der westlichen Welt natürlich in der Abgrenzung zu dem behaupteten Kommunismus passiert ist. Und das funktioniert heute immer noch. Also wenn ich zum Beispiel da rauskomme mit meinen Ideen, ja, dann bin ich ein Kommunist und das ist nicht gut gemeint. Also ich glaube, dass es diese 2 Gründe sind, die da zusammenspielen. Also einfach Vorurteile. Was auch noch dazu kommt, ist die Problematik der Nichtaufarbeitung, und zwar jetzt dann nicht von den Tschechen her, sondern die Vertreibung der Südmeere und Sudetendeutschen, die dazu geführt hat, dass es vor etlichen Jahren zur Aufstellung einiger Denkmäler gekommen ist, immer mit Blickrichtung ehemalige Heimat, ne? Wo dann zum Beispiel auf solchen Denkmälern Wörter draufstehen wie 1938 kam die Befreiung. Wie gesagt, eigentlich sind es dann 3 Sachen. Also eben dieses Vorurteil, dieser Antislawismus, der da ist. Ne? Dann der negative Kampfbegriff Kommunismus, der gebildet worden ist. Und die Sache mit den Südmeerern, wo es ja immer noch zu treffen kommt an der Grenze. Also man will sich absolut nicht abgeben. Das ist typisch, siehe Vergangenheitsbewältigung in Österreich, die funktioniert nicht. Das ist jetzt so bei dir in Niederösterreich, also ich, der teils in Tirol, teils in Vorarlberg aufgewachsen bin, habe da noch ein paar andere Sachen, die ich da jetzt reinbringen möchte, also einfach aus Österreich, so vom anderen Standpunkt. Also Tirol und Vorarlberg sind ja doch recht im Westen, also dass man dort einmal einfach überlegt, man fühlt sich sozusagen dort so weit weg, wir überlegen dort gar nicht über so etwas. Also, das ist ganz interessant, weil man beschäftigt sich nicht damit. Was jetzt allerdings so als Kehrtwendung doch ein wenig kommt, ist, da jetzt natürlich viele Touristen mittlerweile aus Russland etc. kommen, also so Skitouristen eben vor allem, und jetzt viel Geld mitbringen, jetzt wird das Ganze natürlich irgendwie in der Hinsicht interessant. Vor allem für viele Skiorte, weiß Gott was. Und dadurch beschäftigt man sich aber auch nicht mit den Vorurteilen, sondern man nimmt halt sie auf, aber das war's dann auch schon. Also Beschäftigung gibt es da eigentlich keine. Kurze Bemerkung noch zum Antislawismus. Wie gut der funktioniert in Österreich, hat dieses Anti-Temelin-Volksbegehren der FPÖ gezeigt, wo dann wirklich Menschen, die ich, wo ich immer gedacht habe, ich kenne sie gut, ja, und die halbwegs liberal denken oder so irgendwas, entweder nicht sehen wollten, dass sie instrumentalisiert werden durch die FPÖ. Auf jeden Fall haben dann eben Bauern die Grenzen dicht gemacht, es wurden Transparente hochgezogen entlang der Grenzen. Direkt an die Grenzübergänge wurden eben gesperrt von Menschen, die, ja, nennen wir es mal jetzt, sagen wir es jetzt direkt raus, die eigentlich grün wählen. Und die in ihrer Anti-AKW-Haltung die Instrumentalisierung durch die FPÖ überhaupt nicht gesehen haben, aber sofort auf den Zug aufgesprungen sind. Die FPÖ hat mit antislawistischen Vorurteilen gearbeitet. Da gab es zum Beispiel, also ein westliches Atomkraftwerk ist ein gutes, was da drüben steht, das kann nicht gut sein. Und es hat funktioniert, also diesen Antis, der ist vorhanden. Das ist sozusagen beweisbar. Mhm. Ich möchte noch hinzufügen, dass vielleicht auch das wirtschaftlich-soziale Gefälle auch mitspielt. Und das ist auch ganz wichtig, weil im Osten sind sie arm aufgewachsen, hatten nicht so viel wie die Leute im Westen. Und das hat sich dann mit dem Panslawismus, mit einer gewissen Anti-Haltung, gewissen mit diesen östlichen Ländern auch mitgespielt, glaube ich. Die Leute haben Angst, dass sie ihren Wohlstand verlieren könnten, wenn diese Leute jetzt in Interaktion mit den alten EU-Ländern dann in Kontakt treten und auch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Ja, aber diese Vorurteilsstruktur sozusagen muss man sich auch anschauen auf persönlicher Ebene. Also wieso haben Individuen Vorurteile, zum Beispiel diese? Das finde ich auch, abgesehen von dieser politischen Ebene, eine sehr interessante Fragestellung. Also wenn du sagst, man hat Angst um den eigenen Wohlstand, das ist ja eine Identitätskonstruktion sozusagen. Ich habe ja vorher die kritische Theorie und die Psychoanalyse erwähnt. Wenn ich darf, führe ich das noch kurz aus, was die dazu sagen würden oder was, wie ich das auch sehen würde, wie solche Vorurteile auch zu begründen sind. Im Prinzip geht es ja immer darum, sozusagen, dass man sich in einer Wir-Gemeinschaft besser aufgehoben, stärker und so weiter fühlt und dass man dazu ein Fremdes, ein Äußeres braucht. Das ist in dem Fall ganz klar. Da gibt es dann die wildesten Vorstellungen, wie der Osten so ist, wie der Balkan so ist, also der wilde Balkan und so weiter. Das dient natürlich alles dazu, dass man sich der Zugehörigkeit zur eigenen Gemeinschaft stärker versichert fühlt. Also es gibt ja auch diesen Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Also Gemeinschaft wäre ja tatsächlich eine Gruppe, die sehr über diese Identitätskonstruktionen zusammengehalten wird, wo man eben Vorurteile braucht, um auch die eigene Persönlichkeit sozusagen zu stärken oder das eigene sich einen Platz in der Gemeinschaft wissen. Kommen wir vielleicht zu einem nächsten Themenblock, der ja auch sehr eng damit zusammenhängt, nämlich der Frage nach Stiftung einer EU-Identität und Veranstaltungen zur Stiftung dieser EU-Identität. Denn wir haben ja jetzt, um das kurz zusammenzufassen, schon gesagt, dass es gibt sozusagen gewisse Brüche zwischen der Vorstellung eines Kerneuropas, der Gründungsmitglieder dieser christlich-abendländischen Tradition und der Frage nach einer Möglichkeit von Erweiterung, nämlich nicht nur tatsächlich politisch, sondern auch ihr Denkerweiterung, sozusagen Überwindung von Grenzen, im eigenen Gemeinschaftsdenken. Ja, und diese Stiftung der EU-Identität ist ja offenkundig, glaube ich, das kann man schon mal vorwegnehmen, ein Problem. Also es ist sozusagen eine Aufgabe, die sich auch EU-Politiker oder auch nationale Politiker, die mit EU-Politik befasst sind, die sie sich stellen. Also wir müssen diese Aufgabe sozusagen irgendwie bewältigen. Es ist, eine EU-Identität ist nichts Vorhandenes, nichts Greifbares. Das heißt, es wird versucht, diese Identität zu stiften. Ein Beispiel, Benni, du könntest uns da mehr dazu erzählen, ist das Europäische Jugendparlament. Ja. Ja, also ich war bei einem Europäischen Jugendparlament, es gibt ja mehrere Institutionen, die solche Veranstaltungen organisieren. Ich war bei einem dabei selbst, das nennt sich das MEP, das Model European Parliament, Und da bin ich über meine Schule hingekommen und war dort Delegierter und dann später eben Komiteevorsitzender. Also sozusagen die Späteren werden dazu eingeladen, das zu organisieren dann oder mitzuorganisieren. Das Ganze ist für 16- bis 18-jährige Jugendliche, wo ich persönlich erst sehr viel später gemerkt habe, wie sehr man dort manipuliert, beziehungsweise mit schönen Vorstellungen der Teilnehmenden oder Organisierenden vollgestopft wird. Was zum Beispiel auf der Seite selbst steht, auf der MEP Austria-Seite, so unter Ziele allgemeine, so über das MEP, ist zum Beispiel, dass das Model European Parliament ins Leben gerufen wurde, um die Entwicklung eines tiefen europäischen Bewusstseins und Verstehens unter Jugendlichen in Europa zu fördern. Oder auch eben zur Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Oder mein Lieblingszitat: Durch Simulation der tatsächlichen Sitzungen im Europaparlament erhalten die Jugendlichen Einblick in den europäischen Integrationsprozess und gleichzeitig wird das Bewusstsein einer gemeinsamen europäischen Identität unter der Jugend geweckt. Unter diesen Zitaten jetzt werden sich wahrscheinlich nicht viele etwas vorstellen können. Also ich persönlich kann mir immer noch nichts vorstellen, nachdem ich das besucht habe, denn es geht dort überhaupt nicht um solche Dinge. Eine wirkliche Identität gibt es eigentlich nicht. Wenn man das besucht, ist man in einem Komitee, man arbeitet eine Resolution aus, diskutiert, was ja an und für sich ganz nett wäre. Wie das allerdings ausschaut, steht auf einem anderen Blatt, denn es geht schon mal so los, dass man in diesem Komitee festsitzt und dann mit Leuten aus anderen Bundesländern bei der nationalen Sitzung oder bei den internationalen Sitzungen aus anderen Ländern sitzt. Dann sind dort schon mal viele, die sich nicht dafür interessieren. Dann sind einige dort, die eine Totaleinstellung haben, mit der man nicht diskutieren kann. Und dann arbeitet man halt mit denen, die sich dafür interessieren, der Rest ist halt still und hört zu, eine Resolution aus, wo man übrigens ein Budget hat, das unbeschränkt ist. Also was recht auch total irreal ist, weil, man könnte eigentlich, also man diskutiert wirklich einige Tage lang einfach unter dem Begriff, dass man alles machen kann. Also das ist ja schon mal eine Illusion, eine totale. Das würde ich jetzt auch noch nachfragen. Das, was wir vorher schon mal angesprochen haben, dass es natürlich real in der EU nationale Interessenskonflikte nach wie vor gibt, das fällt natürlich bei dieser Simulation auch absolut raus, oder? Ja. Weil die Leute, die auch von einem Land kommen müssen, also aus einem bestimmten Land kommen, müssen ja nicht mal eine Ahnung haben, was denn jetzt gerade die aktuellen realen Interessen des Landes in der EU sind oder so. Erstens das, allerdings kommt auch über diese Länder, beziehungsweise Bundesländer eben bei der nationalen Sitzung, kommen auch die verschiedenen Meinungen. Aber oft kann man auch die Bundesländer oder nationalen Länder eben dann irgendwelchen Meinungen zuordnen. Ich war Committee-Präsident in einem Ausschuss über Transit. Und was der Tiroler sagte und was der Niederösterreicher sagte, war nun mal sehr anders. Und der Wiener hat dann wieder ganz etwas anderes gesagt. Also ja, das ist sehr interessant, wie sich dann sozusagen gesamtgesellschaftliche Strukturen auch in diesem Beispiel schön zeigen. Also einerseits der Punkt, dass nationale oder regionale Interessen dann überwiegen, obwohl das Projekt EU-Identitätsstiftung heißt sozusagen. Und andererseits, wie dann so Autoritätshörigkeit sozusagen da auch genauso zutage tritt, wie das ja sonst auch überall das Problem ist. Ist das jetzt eigentlich überhaupt realistisch, dass es so etwas wie eine europäische Identität mal gibt? Naja, der Punkt ist ja schon, man muss unterscheiden. Ich glaube, es gibt sie ja zum Teil wirklich. Das, was wir vorher hatten mit dieser christlich-abendländischen Tradition, wenn man das ein bisschen breiter denkt, könnte man ja auch sagen, es gibt ja Gründungsmythen sozusagen der EU. Also ein Beispiel, nur ganz kurz, das fällt jetzt nicht unter realistisch, aber trotzdem, weil ich es gerade gefunden habe, es gibt ja eine Veranstaltung des Außenministeriums, Europa hat Geburtstag, feiern Sie mit dem Außenministerium, das jetzt nicht mehr Außenministerium heißt, sondern Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Und gefeiert wird der 25. März 1957, der als die Geburtsstunde der europäischen Zusammenarbeit gilt. Ich zitiere aus der Einladung, wie der europäischen Zusammenarbeit, wie wir sie kennen, und die Europa die längste Friedensperiode seiner Geschichte, Freiheit, Wohlstand und Chancengleichheit gebracht hat. Das Problem bei all diesen Veranstaltungen ist, dass sie dann recht peinlich versuchen, diese Identität zu konstruieren mit so Programmen wie Jugend rockt für Europa oder einer Europa-Rallye, wo man dann durch die einzelnen Botschaften der EU-Mitgliedstaaten in Wien tourt und seinen Reisepass bestempeln lässt, sozusagen durch die jeweiligen Botschaften. Aber das Problem... Also das sind ja recht so krampfhafte Versuche. Was ich glaube, dass es sehr wohl gibt, ist sozusagen, ja, sind schon gemeinsame Mythen der Europas. Da ist halt die Frage, wie verhält sich jetzt Europa zur EU? Aber es gibt ja diese Vorstellung, oder es wird jetzt sehr stark gepusht, vor allem in den letzten 5, 6, 7 Jahren, die Vorstellung des Holocaust als dem Gründungsmythos Europas sozusagen, der Holocaust als das gemeinsame Erbe Europas, aus dieser schlimmen Erfahrung hätte man sozusagen gemeinsam gelernt und würde jetzt... sehr gut Bescheid wissen, wie man gegen Menschenrechtsverletzungen, wie man gegen jegliche Art von Gräuel, Krieg und so weiter vorgeht. Das ist zum Teil schon etwas, was wirkt sozusagen, also was in den Köpfen sehr gut funktioniert, aber natürlich sehr problematisch ist auch. Also das kann man auf keinen Fall irgendwie affirmativ begrüßen, dass es da diese Identitätsstiftung gibt, sondern das Problem daran ist einerseits, dass nicht mehr unterschieden wird. Na gut, der Holocaust hat ja in Deutschland und Österreich, also in konkreten Staaten stattgefunden, die sozusagen diesen ermöglicht haben. Er ist dann natürlich nach ganz Europa getragen worden, aber ausgegangen ist dann nun mal von Deutschland und Österreich. Und da wird also nivelliert zwischen sowas wie Ländern, die Täterrolle meistens inne hatten und Ländern, die sehr viele Opfer zu beklagen hatten. Das wird alles gleichgesetzt. Es wird von diesem gemeinsamen europäischen Erbe einer gemeinsamen Identität gesprochen. Was daraus folgt, ist, dass es tatsächlich eine Vorherrschaft paradoxerweise von Deutschland gibt, sich als der gütigste, bestwissendste und menschenrechtsgerechteste Staat zu geben, wo dann zum Beispiel im Falle der Jugoslawienkriege argumentiert wird, wir haben ja so viel gelernt aus unserer negativen Vergangenheit, aus unserem Erbe sozusagen, wir wissen jetzt, was böse ist und müssen auch, haben auch eine Verantwortung, was dagegen zu tun. Das hat dann Früchte getragen, so insoweit, als dann Deutschland tatsächlich den ersten Krieg nach dem Nationalsozialismus geführt hat im Kosovo. Zum Teil durchaus mit so Argumentationen wie, wir müssen das nächste Auschwitz im Kosovo verhindern. Also wo man sich tatsächlich ja aus dieser Rolle der Tätergesellschaft, unter Anführungszeichen, soll jetzt nicht pauschalisieren, aber ja ein höheres moralisches Recht auserbietet, um woanders gegen Verbrechen sozusagen vorzugehen. Vielleicht noch was zu dieser vorher erwähnten peinlichen Identitätskonstruktion. Wenn man sich jetzt da durchliest, was denn eben die da feiern, also Europa die längste Friedensperiode seiner Geschichte, Freiheit, Wohlstand und Chancengleichheit gebracht hat, wenn man das jetzt daran anschließt, was du gesagt hast, also es hat den Krieg gegen Jugoslawien gegeben, also mit der Friedensperiode haut das schon nicht ganz hin und mit der Chancengleichheit, da haben wir auch zuerst gerade über die Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt und so weiter geredet, also das ist ja alles, sind ja eigentlich alles recht hohle Phrasen, jetzt einmal so. Und das wird auch dann damit so zusammenhängen, warum dann eben so krampfhaft nach einer Identität gesucht hat, weil halt da eigentlich relativ wenig dahinter steckt, jetzt mal so. Ja, für mich stellt sich in dieser ganzen Diskussion die Frage, wofür ich diese Identität eigentlich brauche. Nee, du sowieso nicht, weil du bist ja ein kritisch denkender Mensch, der Identitäten ja sowieso kritisch gegenübersteht. Darum stellt sich ja für mich auch die Frage, wer will denn das eigentlich, diese europäische Identität? Ja? Das ist die Frage, die für mich wirklich dahinter steht. Ja? Deswegen hat man hier zum Beispiel auch diese Europafahne so angeschaut, weil das ist eigentlich das Symbol, das alle kennen in der EU. Ne? Ich glaube schon, dass man da, dass das sehr stark damit zusammenhängt, wie EU-Politiker und nationale, mit EU-Themen befasste Politiker, die EU gerne präsentieren wollen. Also das eine ist, real gesehen geht es sehr, sehr, sehr viel darum, den Wirtschaftsstandort sozusagen Europa, EU zu stärken, also da einen Wirtschaftsraum zu etablieren, der Wirtschaftswachstum, Aufschwung, Reichtum, Wohlstand, bla bla bla ermöglicht. Und auf der anderen Seite reicht das natürlich nicht als Argumentationsgrund. Also man kann nicht sagen, es geht uns nur darum, mehr Geld zu machen oder mehr Wohlstand zu produzieren, sondern man muss das immer untermauern mit gewissen politischen Idealen und so weiter. Ja, und da fängt es halt an, problematisch zu werden, weil die Frage ist, wie macht man das und braucht man das wirklich und ist das realistisch? Aber ich würde das nicht so einfach sehen, dass das nur sozusagen eine Manipulation ist, sondern tatsächlich auch gewisse Aspekte sehen, die Europa ausmachen. Aber wenn du fragst, wozu brauche ich diese Identität? Wie gesagt, also Identitätsstiftung ist ja prinzipiell was Problematisches. Wenn das versucht wird zu konstruieren, naja, es kann man schon fragen, ob nicht eine europäische Identität Vorteile hätte gegenüber einer völkischen, nationalistischen Denkweise. Das wäre ja, wenn es funktionieren würde, ja im Prinzip nichts Schlechtes sozusagen. Also wenn man jetzt die Basken dazu bringen könnte, sozusagen in Europa-Dimensionen zu denken und ihre terroristischen, separatistischen Anschläge sozusagen wegfallen zu lassen, das wäre ja an sich was Günstiges. Das Problem ist, das ist tatsächlich eine sehr einfache Vorstellung, die so nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, das Innen und Außen ist da sehr spannend, weil umso innerer ich bin in Europa, umso weniger pfeife ich mich um diese Identität. Umso weiter weg von Europa, umso mehr erscheint mir Europa wie Europa. Also diese Außensicht, die Außensicht auf Europa wirkt europäischer, als wie wenn man mittendrin ist. Mhm. Vielleicht nicht nur die Außensicht, sondern auch die Sicht vom Rande Europas. Also sozusagen die irgendwie schon in der EU auch sind, aber noch nicht so richtig dabei. So, also es ist ja nicht nur das Außen, sondern auch das an der Peripherie am Rande Europas stehend, wo man dann sozusagen auch gewisse Projektionen hat von Europa, also Bilder entwirft von, was Europa für einen heißt sozusagen. Und da verdichten sich sozusagen die Klischees und auch diese Identitätsmerkmale zu etwas, was man anstrebt und wovon man aber ein sehr geblümtes Bild hat, sozusagen. Ja. Zum Beispiel aus einer Europa-Charta von 1944 von einem gewissen Werner Deitz zitiert. Und da haben wir das Problem mit dem völkischen Nationalismus schon wieder gegeben. Die Zukunft Europas beruht allein auf der Verwirklichung eines europäischen Sozialismus, der einen arteigenen Sozialismus in jedem europäischen Volk voraussetzt. Nur auf der Grundlage eines europäischen Sozialismus, eines natürlichen Miteinanderlebens der europäischen Völker, statt wie bisher eines Nebeneinander- oder gar Auseinanderlebens, vermag Europa wieder eine lebensmächtige, arteigene, nicht imperialistische und weder nach innen und nach außen ausbeuterische europäische Weltanschauung und Kultur zu entwickeln. Also da haben wir wieder das Völkische drin. Und dass sich das, wie weit sich das zum Beispiel bei der europäischen Identitätsbildung auch noch mit durchsetzt, wie weit die dann eben mitschwingt bei so einem Identitätsprozess, das müsste man auch noch weiter erforschen. Ja, aber ich meinte das tatsächlich noch auch auf einer anderen Ebene im Sinne von, wenn es funktionieren würde, dass so nationalistisches oder regionalistisches oder völkisches Denken eingeschränkt werden könnte durch so eine Vorstellung von EU, dann wäre das ja durchaus was Positives. Woran ich jetzt denke, also ein Beispiel vielleicht, wenn zum Beispiel zukünftige Beitrittskandidaten gewisse Regeln aufgelegt bekommen, wie sie sich verhalten müssen, um eine Chance auf einen EU-Beitritt zu bekommen, der Fall, der mir jetzt vorschwebt, ist Kroatien, dann lässt sich nicht leugnen, dass das sozusagen auch gewisse zivilisatorische Aspekte haben kann, wenn zum Beispiel gesagt wird, Kroatien muss, um eine realistische Chance auf einen EU-Beitritt zu haben, mit dem Haager Tribunal zusammenarbeiten und die Kriegsverbrecher ausliefern oder die als Kriegsverbrecher angeklagten Generäle und so weiter ausliefern an dieses Haager Tribunal, dann ist das natürlich etwas in dem jeweiligen Land heiß umkämpftes und was für sehr viel Anti-EU-Stimmung sozusagen sorgt, aber nichtsdestotrotz werden da gewisse zivilisatorische Schritte erzwungen sozusagen. Das Problem daran ist, dass das ja eben nicht dazu führt, dass dann irgendwelche anationalistischen oder antinationalistischen Ideen sich tatsächlich durchsetzen, sondern es gibt dann sozusagen Machthierarchien, warum die EU dann gewisse Sachen erzwingen kann, aber das wird ja nicht als richtig und notwendig angesehen. Aber wenigstens passiert es. Wenigstens werden dann Kriegsverbrecher an das Haager Tribunal ausgeliefert. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du siehst das ein wenig zu optimistisch oder zumindest muss man damit bedenken, dass es natürlich in der EU auch politische Strömungen gibt, die genau so auf so etwas wie eine völkische Ordnung hin, also das nennt man dann meinetwegen Volksgruppenordnung oder sowas hinstreben. Also insofern ein Beispiel mit den Basken, da bin ich mir nicht sicher, ob das so ein gutes Beispiel war, weil die denken ja schon lange in europäischen Dimensionen, nämlich insofern, als sie eigentlich ganz gern für die Basken aus Frankreich auch bei ihrer Region dabei hätten, mehr oder weniger. Und genau das ist mehr oder weniger müssen wir rausschneiden. Das ist sowas wie ein, das von Bewegungen, sowas wie ein Recht auf Heimat, als auch Menschenrecht eingefordert wird. Also dass man dann quasi auch per Gesetz an dem Boden, an Blut und Boden festgehaftet ist. Das sind nicht irgendwelche, das sind nicht nur irgendwelche absolut spinnerte Kleingruppen oder sowas, die das fordern, sondern da gibt es zum Beispiel in der CSU natürlich, also wieder in Verbindung mit den Vertriebenenverbänden, eine eigentlich ziemlich große Bewegung, die das genauso haben wollen. Also dass jetzt es kann natürlich in Einzelfällen sowas sein, dass die EU-Mitgliedschaft so einen, wie du es genannt hast, zivilisatorischen Effekt hat. Nur das Problem ist ja, dass von der Struktur und auch von den, also eben auch von dieser ganzen Identitätsidee her, die EU Probleme eben damit hat, sich als sowas wie ein normaler bürgerlicher Staat, der auf Individuen abzielt, zu definieren, sondern immer wieder auf irgendwelche, also entweder Staaten oder Gruppen oder Regionen oder Völker dann in manchen Interpretationen halt ausweicht. Und das ist genau dann quasi diesem zivilisatorischen Effekt entgegengesetzt. Mhm. Ja, dem würde ich durchaus zustimmen. Also wenn du sagst, ich bin optimistisch, kann ich das nicht sozusagen auf mir sitzen lassen, weil der Punkt ist, so wäre es sinnvoll, aber so kann es nicht funktionieren sozusagen, weil eben die EU kein Souverän, kein Nationalstaat oder kein Staat in dem Sinne werden kann, weil diese Nationalstaatsinteressen oder die Nationalstaatskonstruktion immer die vorherrschende bleibt sozusagen. Das ist einmal eine sehr treibende Kraft. Zumindest in den letzten 10 Jahren eine sehr treibende Kraft gewesen. Bevor wir zu dem Punkt kommen, vielleicht zu den Gründungsgedanken sozusagen der EU. Es gab ja da schon sowas wie die Vorstellung, man müsse das nationalsozialistische oder ex-nationalsozialistische Deutschland in irgendeiner Form von Bündnis sozusagen einbinden. Deswegen war ja die deutsch-französische Achse am Anfang recht stark. Also schon diese Vorstellung, man muss dieses Land so weit einbinden, dass es nicht auf die Idee kommt, sozusagen den dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, hatte natürlich auch, war hilfreich, dass man das dazu demilitarisiert hat und so weiter. Aber ja, nein, aber diese Idee, diese Gründungsidee hat ja schon eine Rolle gespielt, neben auch diesen wirtschaftlichen Vorstellungen. Was du jetzt angesprochen hast, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder 10 Jahre, finde ich sehr interessant. Oder könnte man auch unter der Fragestellung diskutieren, wohin führt die EU oder was will die EU sozusagen? Ja, da gibt es halt diese Vorstellung, dass eben auch aus dem, was ich vorher angesprochen habe, wir haben aus dem Holocaust und aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, wir haben unsere Nationalismusmentalität sozusagen begraben, was natürlich ein Schein ist und nicht Wirklichkeit, dass es daraus auch diese Vorstellung gibt, dass die EU ein neutraler Schiedsrichter in Weltkonflikten sein könnte, also eine Friedensmacht, wie sie sich versucht, gegenüber der USA zu etablieren. Das, finde ich, ist ein sehr starker Trend, den man sozusagen unter der Frage, wohin geht die EU oder was ist die Zukunft der EU oder das Selbstverständnis auch für die nächsten Jahre, sehr stark problematisieren muss unbedingt, denn es ist ja keine, wie auch immer, moralisch harmlose, hochwertige und sonstige Vorstellung. Wobei man ja auch die Vergangenheit anschauen muss, also dass sich die EU immer durch Abgrenzung definiert hat. Wenn man von der EU spricht, dann war es so zumindest, also sagen wir mal ab Gründungsdatum bis vor 10, 15 Jahren oder was, es war immer nur Westeuropa gemeint, in Wahrheit. Ne? Also alles, was westlich, obwohl es eigentlich von den Himmelsrichtungen oft nicht stimmt, dass es westlich war, westlich dieses Eisernen Vorhangs gelegen ist. Und da hast du wieder diese Abgrenzung gehabt, eben zum, was ich vorhin erwähnt habe, zum Kommunismus, der dann zum negativen Kampfbegriff wurde und. Nachdem das jetzt da zusammengebrochen ist, überhaupt nicht mehr vorhanden ist, im Gegenteil noch integriert, wenn nicht teilweise sogar assimiliert wird, ne, gibt es jetzt die Abgrenzung Richtung USA. Ne? Und ich weiß nicht, ich würd da schon noch ganz gerne diesen, den du zwar vorhin kritisiert hast und den ich auch kritisiere, ja? Also diese Nivellierung dieses Antisemitismus, ja? Ich würde das schon noch ganz gern in der Abgrenzung zu den USA sehen, also diesen europäischen Antisemitismus. der da ist. Nicht? Wenn man sich anschaut, die Rolle der EU in der Unterstützung der PLO. Wer unterstützt wen im Nahostkonflikt? Wenn du sagst, dass da es ganz klare Fronten gibt, sozusagen, wer unterstützt wen, das ist ja der beste Beleg dafür, dass Europa eben kein neutraler Schiedsrichter ist, sondern aufgrund auch der eigenen Geschichte oder vor allem in unserem Fall der Geschichte Deutschlands und Österreichs auch gewisse Verhaltensmuster an den Tag legt. Also es gibt ja, ich will jetzt nicht schon wieder zu theoretisch werden, aber es gibt ja diese Idee, dass in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus es sowas wie Schuld- und Erinnerungsabwehr gibt, also sozusagen einen problematischen Umgang mit dem Erbe des Nationalsozialismus und dass es da in puncto Antisemitismus eine Verschiebung gibt von Antisemitismus zu einem Hass auf Israel oder wo Israel eine starke Projektionsfläche wird, wo dann gesagt wird, das, was die Israelis mit den Palästinensern tun, das ist ja mindestens genauso schlimm wie die Nazis, was die Nazis den Juden angetan haben. Das spielt natürlich immer nur sehr weit im Hintergrund eine Rolle, wenn jetzt offizielle Vertreter was sagen, aber natürlich hat die Unterstützung der palästinensischen Seite im Nahostkonflikt was damit zu tun, sozusagen, dass man die ehemaligen Opfer auch in einer Täterrolle gerne sieht, weil das, also die ehemaligen Opfer jetzt, die Juden, die ja dann einen eigenen Staat gegründet haben, dass man die dann in einer Täterrolle sieht, weil das entlastet sozusagen die eigene Vergangenheit. Ja, das aktuelle Beispiel ist halt, dass die Europäische Union jetzt positive Signale an die Regierung, also an die neu gebildete Konzentrationsregierung von Fatah und Hamas in den Autonomiegebieten aussendet. Da muss man sich vor Augen halten, dass die Hamas an dieser Regierung beteiligt ist, an maßgeblichen Positionen und die schlicht und einfach Israel nicht anerkennt. Also, aber trotzdem wird da der angeblich und vorgeblich so neutrale Schiedsrichter unterstützt da einfach eine Konfliktpartei, die der anderen Konfliktpartei mehr oder weniger schlicht und einfach das Existenzrecht abspricht. Also so viel zum Thema Schiedsrichter und Objektiv. Ja. Also das muss man auf jeden Fall problematisieren. Also auch die Rolle oder auch die Beziehung zu USA, was dann die USA eigentlich gesehen werden, wo dann im Prinzip, was weiß ich, der böse Raubtierkapitalismus auf die USA projiziert wird und so getan wird, es wäre das, was in Europa herrscht, ein guter Kapitalismus, ein irgendwie harmloserer oder so und diverse andere Vorstellungen, auch natürlich die im Anti-Amerikanismus kulminieren, sozusagen, wo alles Böse oder Negative auch an der eigenen Gesellschaftsform hin projiziert wird. Und Europa expandiert auch teilweise entwicklungspolitisch in Nordafrika zum Beispiel, wo sich stark das Modell Europa eben im Gegensatz zu den USA auch weiterbringt. Also als Wertmodell, aber auch als Hilfestellung für die nordafrikanischen Länder. Genau, aber das natürlich immer mit so einem Erhabenheits- oder Bessersein in Konkurrenz zu den USA daherkommt. Ja. Wir hatten das Problem jetzt überhaupt nicht, sozusagen das Verhältnis Europas zu dem, was sich außerhalb ihrer Festungsmauern sozusagen befindet. Denn es gibt ja auch diesen kritischen Begriff der Festung Europa, der unter anderem auch das anspricht, dass sich Europa nach innen sozusagen also einmauert, aber versucht auch ihre Wertvorstellungen sozusagen woanders anzubringen oder irgendwohin anders zu transportieren. Ja, also noch gerade bei diesen Außenhandel, also Außenbeziehungen, kann man ja auch mal darauf hinweisen, auf die Rolle auf das Verhältnis von der EU und speziell Österreichs in dem Fall auch und des Irans. Weil da wird auch mit einem doch ziemlich repressiven Regime sind haufenweise Geschäfte gemacht worden. Und da wird auch dann immer unter, was ja auch wieder genau mit diesem kulturellen Eigendefinition der EU zu tun hat, immer dann dafür geworben, wir machen einen Dialog der Kulturen mehr oder weniger. Also wir setzen uns zum Beispiel mit Khatami, der immer als Liberaler gesehen wird, der aber trotzdem kein Problem damit gehabt hat, dass jemand, nämlich Salman Rushdie, der ein Buch geschrieben hat, das ihm nicht gefällt, mit dem Tod bedroht wird deswegen und der auch sich nie darüber aufgeregt hat. Mit dem setzt man sich halt dann am Tisch und macht einen Dialog der Kulturen. Und nebenbei werden natürlich Verträge geschlossen. Und dann wird sich über die USA hergezogen, die ja... Gerade die USA interessieren nur wirtschaftspolitische Vorteile und die EU ist die gute Macht, die eben nur im besseren Sinne handeln kann. Und das widerspiegelt dann wirklich eine konträre Haltung. Und das Interessante ist aber, es funktioniert ja nicht einmal das, weil es gelingt ja nicht sozusagen, dass die EU sich als ein einheitlicher Block sozusagen präsentiert, sondern auch und vor allem in der Außenpolitik spiegeln sich dann ganz klar ganz unterschiedliche englische, französische, aber auch dann deutsche Traditionen wieder darin, welchem Land gegenüber man sich wie verhält oder wie man sich in welchem Konflikt positioniert. Das heißt, einerseits gibt es natürlich diesen Weg hin zur Friedensmacht Europa, Friedensmacht jetzt unter Anführungszeichen. Andererseits spießt es sich dann natürlich wieder auch gewaltig. Wenn auch es eine deutsche Vorherrschaft zum Teil gibt in all diesen Programmen sozusagen und das deutsche Konzept von, man könnte fast sagen, Deutsch-Europa sich da sozusagen in den meisten Fällen durchsetzt. Ja, aber das ist ja auch noch ein ganz interessanter Punkt bei dieser europäischen Identitätsbildung. Das ist mir jetzt in den letzten Monaten eigentlich ziemlich stark aufgefallen und es gibt jetzt auch im Standard eine Serie darüber, wie schnell man dann irgendwie bei der Hand ist, so mit auf manche Länder zu zeigen, also Großbritannien oder auch die Tschechische Republik oder Polen, halt, das sind die schlechten Europäer. Das heißt dann übersetzt mehr oder weniger, die tun halt nicht alles sofort, was die EU will und oder haben halt dann auch bestehen darauf, dass sie halt auch eigenstaatliche Gebilde sind. Und das wird dann immer gleich so gerügt, auch mit so einem moralischen Unterton. Ja, das sind die schlechten Europäer. Wie würde denn ihr in Zusammenhang mit all dem, was jetzt gesprochen worden ist in den letzten paar Minuten, die Positionierung bzw. das Agieren von der Merkel jetzt beurteilen? Naja, also wenn die Merkel nach Polen fährt und sagt irgendwie, die Nachkriegsordnung wird nicht angetastet, dann ist das irgendwie ein bisschen absurd, weil ich meine, mit der Wiedervereinigung ist die Nachkriegsordnung mehr oder weniger zerstört worden und auch mit der Zerschlagung Jugoslawiens, also mit dem Zerfall Jugoslawiens und mit der Trennung der Tschechoslowakei ist die Nachkriegsordnung mehr oder weniger zerfallen. Und deswegen, das ist auch genau der Grund, warum es so ein deutsches Übergewicht gibt, weil Deutschland durch die Wiedervereinigung der bevölkerungsreichste Staat in der Europäischen Union ist und auch wirtschaftlich einer der, also der Exportweltmeister sowieso ist, also wirtschaftlich ein Schwergewicht ist. Also ist das etwas absurd? Das lässt sich auch an den Vorstellungen, die jetzt kursieren, dass Deutschland, also die Ratspräsidentschaft Deutschlands jetzt so viel bewirken kann im Rahmen der EU-Verfassung, des Verfassungsvertrags. Die Reaktion einer tschechischen Tageszeitung auf den Besuch von Merkel in Tschechien mit dem Entwurf der Verfassung in der Hand, als diese Tageszeitung dann geschrieben hat, Merkel kommt mit einem alten, abgenutzten Papier, so ungefähr, das eh keiner will. Also warum versucht jetzt gerade zum Beispiel eben wieder Deutschland diesen Verfassungsentwurf wieder hochzubringen? Ne? Weil der Verfassungsentwurf den großen Ländern also einen besseren Vorteil bringt. Weil der Verfassungsentwurf den großen EU-Ländern Vorteile bringt. Okay, gut, ja. Ich habe mal ehrlich gesagt den Verfassungsentwurf nicht angeschaut. Ja, auch dieses Propagieren der Ratspräsidentschaft, das war ja in Österreich genau gleich. Also ich meine, natürlich, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, dass in Deutschland das natürlich mehr bringen könnte, fällt ja wieder meiner Meinung nach unter Identitätsbildung. Ja, na gut, ich denke, wir haben viele Sachen erörtert, viele Themen angesprochen und auch viele offene Fragen formuliert. Ich würde kurz noch vielleicht, wenn wir Zeit haben, auf die diesemestrige Veranstaltungsreihe der Studienvertretung Politikwissenschaft zu sprechen kommen, die immer mittwochs um 19:30 im NIC im Hörsaal 3 stattfindet, also falls ihr Lust habt. Der erste Vortrag von Florian Ruttner, von Rutte hier, ist dann leider schon vorbei. Da ging es um eine kurze Einführung in den Begriff der Kulturindustrie, also der Reproduzierbarkeit von Kultur oder der Untertitel, warum es kein Zufall ist, dass Neonazis auf Herr der Ringe und Matrix stehen. Die anderen Vorträge nach der Einführung sind dann der am 18.04. der von Gerhard Scheidt über Samuel Becketts Stück Endspiel und King of Queens, die Serie, die wir vermutlich alle kennen. Der nächste Vortrag ist dann am 16. Mai von Karin Lederer und trägt den Titel Hoffen. Sie halten doch die Hoffnung für menschlichen Fehler, Mr. Spock, sagt Dr. McCoy. Also es geht da um den utopischen Anspruch in der Science Fiction, auch mit Filmbeispielen. Das nächste ist dann am 6. Juni der Vortrag von Renate Göllner, Kulturindustrie und Geschlechterverhältnis, warum Desperate Housewives besser ist als Judith Butler und ich dennoch dabei einschlafe. Der letzte Vortrag ist von einem Gastvortragenden aus Berlin, von Tobias Ebrecht, der sprechen wird über Hollywood zwischen Traummaschine und Feindbild. Also wir hoffen, dass wir euch auch dafür interessieren können. Danke. Dieses Projekt wird unterstützt aus Mitteln der Europäischen Kommission. Radioactive Rays.